Und jetzt wird es wieder Zeit für einen Notruf. Schluss mit diesen Sonderzeichen im Wortinneren. Und wenn ihr noch keinen Namen für eure Katze habt, dann solltet ihr unbedingt dranbleiben. Oh ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe vom meisten Berlin-Podcast. Irgendwas ist doch immer. Ich bin Stefan, ja, und hier ist der Mann für euch, der den Frühling in den Podcast holt. Hier ist René. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Heute zur 134. Ausgabe. Denn irgendwas ist ja immer und wir schreiben das Jahr 2024. Wir haben den 19. März und ja, wer ihn nicht mag, der mag keinen. Hallo Marc, schön, dass du heute dabei so bist. So oft Marc? Kiffen! Ach, da war es wieder. Ja, herzlich willkommen, lieber Marc. Ja, auch ich begrüße euch und liebe Hörer da draußen euch auch zu einer neuen Ausgabe von Biete Unterhaltung, Suche Zuhörer. So ist es. Und ich habe es ja schon gesagt, Frühling, Frühlingsanfang, oder? Oder Frühlingsgefühle. Pünktlich zum Frühlingsanfang wurde es wieder kälter. Ein Richtig. Ganz normaler Berliner Frühling. Und passend dazu habe ich eine Bauernregel, die Marc gefallen wird. Wenn im Walde ruft die Wachtel und dem Mädel juckt die Schachtel und dem Jungen steht der Ständer, dann ist Frühling im Kalender. So, gut. Stefan, wir haben nichts gehört. Super witzig. Warte, jetzt ist das Problem, ihr draußen an den digitalen Empfangsgeräten habt alles gehört. Ja. Wir haben nur gehört, wenn da draußen in der Frühling im Kalender. Das muss an euch liegen. Ich kann es ja nochmal aufsagen. Aber natürlich. Also für die eben auch kurz, ganz kurz eingenickt sind, Stefan, bitte nochmal. Also ich glaube, das war der FSK 18 Filter, der da angeschlagen ist. Wahrscheinlich. Natürlich. Pass auf. Wenn im Walde ruft die Wachtel und dem Mädel juckt die Schachtel und dem Jungen steht der Ständer, dann ist Frühling im Kalender. Du alte Drecksau. Wirklich. Aber ich übernehme gerade deine Rolle, ich merke das schon. Ja. Wir haben schon nach 20 Uhr. Ja, genau. Alles gut. Ja. Wir sind heute also FSK 14,5. So ist es. Na? Ja, Mensch, 2 Wochen sind rum und dürfen wir unser Experiment verraten oder machen wir das nicht? Ja, wir können nur am Rande sagen, wir sind heute in Wirklichkeit zu viert. Richtig, weil die künstliche Intelligenz ist mit dabei und die Uhr ist noch dabei. Also eigentlich sind wir zu fünf. Die Uhr, wie konnten wir das vergessen, die Uhr zu erwähnen? Richtig, und ihr habt sogar vergessen, die Uhr zu starten, fällt mir gerade auf. Und ihr sagt nichts. Aber eigentlich seltsam, weil Marc flirtet ja immer mit der Uhr. Ich wundere, dass er sie jetzt noch nicht gesehen hat, dass sie am Laufen ist, noch nicht am Laufen ist. Das ist für mich ein Highlight-Moment, markiere ich mal. Ich flirte mit der Uhr. Ja, also nur am Rande, wir testen ein bisschen mit AI rum. Das heißt, wenn ihr Bock habt und ihr wollt das ganze Transkript dieser Sendung haben, hey, lachen wir noch drüber, da brauchen wir nicht mal tippen, könnt ihr gerne per Mail anfordern, schicken wir euch raus. So ist es. Und zu jeder Folge gibt es jetzt immer auch den Blog-Eintrag. Eine Stunde zum Lesen. Genau. Lesedauer 1 Stunde 20 Minuten. So ist das. Wir gucken mal, was er damit macht. Mit der Uhr. Das lässt ihn jetzt gar nicht mehr in Ruhe. Mit die Uhr. Ich glaube, das wird mich den Rest der Sendung begleiten. Was für ein Quatsch. Also ich merke auch schon. Also so. Mann, Mann, Mann. Und ihr fragt euch immer, warum ich hier so viel am Meckern bin. Wir haben nur einen Kandidaten für den Podcast-Titel. Mit der Uhr flirten. Ja. Gut, aber wir werden sehen, ob es dieser Titel bleibt. Ihr wisst es schon besser. Machen wir doch mal einen kleinen Content-Schub hier. Mhm. Ne, ein bisschen Inhalt in die Sendung bringen. Smalltalk. Lieber Marc, du siehst so erholt aus. Was hast du in den letzten 2 Wochen gemacht? Na, ich habe mit der Uhr geflirtet. Und? Naja. Es ist Frühling. Sie taut so langsam auf. Schätze ich. Tja, die Uhr. Was habe ich in den letzten 2 Wochen gemacht? Ich fürchte nichts gravierend Erwähnenswertes. Habe ich schon davon berichtet, dass wir bei uns hier zu Hause Frühjahrsputz machen. Aber das ist nicht so, okay, wir nehmen uns mal einen Tag Zeit am Wochenende und dann wieder mal durch die komplette Wohnung. Nein. Er nimmt Urlaub eine Woche. Wir nehmen uns jede Woche einen Raum vor. Von unserer 3-Zimmer-Wohnung. Also, was haben wir denn jetzt schon? Das Wohnzimmer haben wir, das Schlafzimmer haben wir, die Küche haben wir, das Bad haben wir gemacht. Jetzt fehlt noch das Arbeitszimmer und der Flur. Ich freue mich also mäßig auf die kommenden Wochenenden. Ja, und vor allen Dingen dann kommt ja wieder das Wohnzimmer und wieder das Schlafzimmer. Ja, Marc, ich merke, das Rotationsprinzip einer Uhr scheint dir es auch angetan zu haben. Das sieht nach echten Gefühlen aus. Oh ja. Hm. Bisschen Romantik. Nein, aber ich hatte ja, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge schon von meinem Frühjahrsputz erzählt. Und ich glaube, das hat René jetzt oder Marc irgendwie verwechselt. Aber jetzt bist du dran, ja? Jetzt hast du nachgelegt. So ein bisschen. Ja, ein bisschen ist gut. Also muss man ja. Wir nutzen den Frühjahrsputz nicht nur, um die Sachen sauber zu machen, sondern auch, um gegebenenfalls ein bisschen umzustellen, uns von alten Sachen zu trennen. Ja. Gerade in der Küche, da hat man mal eine gute Gelegenheit. Ah, hier kommt dieser Gewürzschrank. Den räumen wir jetzt mal komplett aus, wischen ihn aus, räumen die Sachen wieder ein. Und bevor wir sie einräumen, werden sie natürlich auch nochmal separat entstaubt. Und es wird gegebenenfalls festgestellt, oh, sag mal, also diese Gewürz hier willst du wirklich noch verwenden. Wieso, du magst doch auch irgendwie Pfeffer. Ja, aber der hier ist seit 3 Jahren abgelaufen. Ich muss zugeben, das ist an mir tatsächlich auch nicht spurlos vorbeigegangen. Ich bin heute in die Wohnung gekommen und hier stehen auch völlig andere Möbel rum. Das ist dieselbe Wohnung? Original, was du beschreibst, ja, es ist dieselbe Wohnung. Also die Leute sind die gleichen, nur die Möbel sind andere. Hm. Aber es ist das, was du beschreibst gerade. Da wird halt auch mal umgestellt. Ja, und hier wurde einiges umgestellt. Ich war sehr erstaunt. Also das scheint jetzt tatsächlich so ein Trieb im Inneren verspüren. Also bei mir ist er nicht angekommen. Mensch, jedes Jahr im Frühjahr rennt in die Baumärkte, fährt zum Sperrmüllhof, putzt und räumt die Höhle um. Genau. Ja. Und hast du danach auch diesen Wohlfühl- und diesen Wow-Effekt gehabt, wo du gesagt hast, boah, das war cool, jetzt kann der Sommer und der Frühling kommen. War das eine Frage an mich? Ja, ja. Aber ich habe ja nicht umgeräumt. Genau. Guten Morgen. Lass mal kommen. Marc hat schon die Frühjahrsmüdigkeit. Ja, genau. Sie ist schon also, zu spät. Ne? Aber Stefan, wenn du die Frage mir gestellt hast, meine Antwort ist, ich habe natürlich sofort gesagt, sobald Sommer ist, stellst du das alles wieder so zurück, wie es war. Oh, okay. Naja. Also ich muss ja ehrlicherweise sagen, dass ich immer so Dinge, die ich weil ich ein bisschen aussortiere, erstmal eine Kiste packe und irgendwann greife ich mir die Kiste, gucke nochmal rein und denke, ja, hast du ja jetzt nicht gebraucht die ganze Zeit. Also, tschüss. Ist, glaube ich, ein ganz gutes System. Krass, dass du das kannst. Ja. Ja. Bei René kommt nichts weg. Nee, alles nee, das stimmt sehr gut, allerdings. Ja. Sehr gut aufgeräumt, sortiert. Hat ja auch eine große Wohnung. Das ist der Vorteil. Ja, und da stehen ja seit kurzem jetzt auch 2 Schränke mehr. Also. Ja, dann geht's ja. Nein, so schlimm ist es natürlich nicht. Nein. Aber ja, so ist das. Nun mal gucken, ne? Aber findet ihr auch, dass es früh so arschkalt ist? Und ja, das hatte Marc schon erwähnt. Ja, natürlich. An den Temperaturen. Es ist gräulich. Heute war der Gipfel der Unverschämtheit, was das Wetter angeht. Morgens noch unter Null und im Laufe des Tages klettert das Thermometer auf über 10 Grad. Ja. Da weißt du ja morgens gar nicht, was du anziehen sollst. Das, genau. Ja. Und um sowas kümmert sich Verdi nicht. Nee. Noch nicht. Das ist denen scheißegal. So, muss ja mal gesagt werden. Naja. Gut. Ich hab, während ihr geputzt habt, habe ich was richtig, richtig Geiles gemacht. Ui. Aha. Ich war beim Tag der offenen Tür in der Staatsbibliothek. Die Berlin. Stabi. Genau, die Stabi. Es war richtig, richtig geil. Und es hat sich mal wieder bewiesen, die zeitigen Leute, die lohnt sich. Ne? Wie sagt man, der frühe Vogel fängt den Wurm. Und ich war schon eine halbe Stunde vor Beginn da, glücklicherweise, denn ich habe eine der Führungen ergattern können durch das Magazin. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was ist ein Magazin? Da haben ja Leute unterschiedliche Vorstellungen von. Es ist nichts zum Schießen, sondern es ist ein großes Bücherlager. Und in der Staatsbibliothek ist eins dieser großen Bücherlager für die Staatsbibliothek selber. Das heißt, wenn man ein Buch bestellt, was nicht im Regal steht, dann wird es im Magazin rausgesucht, kommt in eine Kiste, geht über Rollen, Fahrstühle, Bänder automatisch in den Bücherbahnhof und wird von da in den Lesesaal zugestellt. Und diese ganze Strecke wurde uns also durch diese ganze Strecke und die ganzen Prozesse wurden wir durchgeführt. Und es war mega, mega interessant. Ja. Mhm. Soll ich dir mal was verraten, René? Ja. Das habe ich schon mal in der Chemnitzer Bibliothek, in der Uni-Bibliothek gesehen. Ah, ja. Wurde mir auch mal vorgeführt. Und die waren gerade dabei, sozusagen so ganz moderne Schränke dann auch da irgendwie hinzustellen, die man dann, also kennt man ja wahrscheinlich aus Filmen, ne, wo man dann so eine großen Räder hat, die man dreht, wo die Schränke hin und her fahren und dann diese auf die, so eine Transport, ja, so ein Transportsystem gehen. Fand ich ganz cool, ja. Ja, also ich fand es auch mega, mega interessant und muss ganz ehrlich sagen, ich würde am liebsten so ein paar Fakten irgendwie, aber dass wir würden eine ganze Sendung damit füllen. Vielleicht nur ein paar Infos, wir sind ja im Berlin-Podcast zur Staatsbibliothek, die in Berlin ist. Es ist die ist 1661 gegründet worden von einem Herrn Wilhelm Friedrich. Welcher? Friedrich Wilhelm. Ja, und die hat zwei Standorte in der Potsdamer Straße und unter den Linden. Und unter den Linden ist quasi das Gebäude, in dem ich war. Mhm. Und interessanter Sidefact für die, die sich in Berlin ein bisschen auskennen. Auf der gegenüberliegenden Seite der Staatsbibliothek, also fast gegenüberliegend, ist die Staatsoper. Und dem gegenüberliegend am Bebelplatz ist die Kommode, wie der Berliner sie nennt. Und das war das ursprüngliche Gebäude. Aber die Bibliothek ist dann aus allen Nähten geplatzt und dann haben sie dieses haben sie vor 110 Jahren diesen Neubau gebaut. Und jetzt kommt das mega Interessante. Das Magazin ist ja ein Gebäude und in Wirklichkeit ist das ein Bücherregal, was 28 Meter über 7 Etagen sich erstreckt. Durchgehendes Bücherregal, muss man sich vorstellen. Und die Böden, auf denen man läuft, die sind eingehangen. Dieses Haus ist einfach ein riesengroßes Bücherregal. Und wer sich dafür genauer interessiert, den sei mal empfohlen, wie heißt es? Lipschitz? Lippmann Regalsystem. Müsst ihr euch mal angucken. Mhm. Ja, also wenn du so willst, es gibt auch Bilder davon, wo man das mal sieht ohne Böden. Also das ist einfach eine Hausfassade um so ein Regalsystem rumgebaut. Und ja, mega, mega geil. Also ich war echt geflasht auch von den Büchern, die es da gibt. Du kannst dir Bücher ausleihen, die sind von 1600. Kannst du dir ausleihen. Kriegst du deinen Lesesaal geschickt und kannst dir dann 1600, ein Buch von 1600, wie viel sind das, 400 Jahre? 400, 600 Jahre? Irgendwann, ihr wisst. Ja. wenn ihr übrigens Mathe-Nachhilfe anbietet. Ja. René braucht und ich habe Mittwochs keine Zeit. Ja. Nehme ich nämlich einen Podcast auf. Ja. Weil die Woche hat nur 8 Tage bei René. Genau. Ja. Ja, also das René, war so der größte Outcome für mich. Und die Staatsbibliothek ist umsonst. Man kann im Gegensatz zum Bibliotheksverband VOEBB, der Berliner Bibliotheksverband, kostet 10 Euro im Jahr Mitgliedschaft. Mhm. Die Staatsbibliothek ist komplett umsonst. Ah, okay. Habe jetzt schon Schreck gekriegt. Du meinst es natürlich ja wegen der Mitgliedschaft. Kann man natürlich auch anders verstehen. Die ist natürlich nicht umsonst die Staatsbibliothek. Hat viele schöne Bücher, die man sich ausbauen kann. Ja, aber leider muss man auch dazu sagen, in erster Linie wissenschaftliche Sachen. Also da, wo Fachliteratur. Wo uns das, der Magazinbereich gezeigt wurde, stand ich vor Thermodynamik und da standen Bücher. Ich habe gedacht, die hätte König höchstpersönlich geschrieben. So alte Buchwolken waren das. Zeigt doch nicht so ein Desinteresse. Hammer. Hammer, hammerhart. Ja. Die Stabi bietet übrigens auch Führung an. Wir müssen mal gucken, ich habe den Flyer gerade nicht hier. Hm. Werden wir einen Link in die Shownotes machen. Da kann man mal gucken, also zum Tag der offenen Tür. Das wird sicherlich auch jährlich sein. Ja. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Es war das geilste Erlebnis. Du hast gesagt, unter den Linden, ich habe gerade überlegt, also das, wie hieß nochmal die, das andere war die Landesbibliothek, ne, mit diesen Buchstaben an der Tür. Das ist die in der Breitenstraße, die BSTB, die Berliner Stadtbibliothek. Genau, ja, das war ich gerade ein bisschen irritiert. Ja, ich kann diese ganzen Bibliotheken nicht auseinanderhalten. Marc, du hattest noch eine Zwischenfrage. oder ein Einwurf? Ja, eher ein Einwurf. Ich glaube wirklich, dass man sich Bücher von 1600 nicht ausleihen kann. Kann man nicht. Sondern ganz genau, wertvoll. Das hast du vorhin gesagt. Achso, dann ist falsch rübergekommen. Doch, man kann sie ausleihen, aber nur vor Ort lesen. Das meine ich. Ja. Ja. Ich wollte das für unsere Hörer nur noch mal klar machen. Genau, aber da vielleicht, das ist ganz gut, dass du das sagst, nämlich ein interessanter Fakt dazu noch. Es scheint wohl gang und gäbe zu sein, dass du dir als Studierender dort Fachliteratur ausleihst, die du halt nicht mitnehmen darfst. Und du hast ein Regal quasi und du bestellst dann eben so ein Buch, das wird dir in dein Regal gepackt. Dann nimmst du das aus dem Regal raus, liest das im Lesesaal, legst das wieder in dein Regal rein, hast es also immer noch ausgeliehen in dem Moment, gehst nach Hause, kommst am nächsten Tag wieder, nimmst es wieder aus dem Regal und arbeitest die Materialien weiter durch. Mhm. Das heißt, statt eben zu Hause mit den Materialien zu arbeiten, tust du das in der Bibliothek und wenn du durch bist, gibst du es ganz normal ab und dann geht es wieder rückwärts. Wird ja auch intensiv genutzt, ne? Also man sieht ja immer Leute, Studenten, wer auch immer, die dort in dem Lesesaal sitzen und irgendwelche Arbeiten vorbereiten. Also ich kann da wirklich einen Besuch auch, man kann ja einfach auch so reingehen, kann sich auch da reinsetzen und eine Zeitung lesen, wenn man Bock hat, also auch ein eigenes Buch mitnehmen. Was nämlich auch zu sehen ist, diese Bibliothek, also das war damals die größte Bibliothek auf der Welt. Mhm. Ja, die war die, im 1909 war das die größte Bibliothek der Welt. Wenn ich es ungefähr richtig habe. Und der alte Lesesaal, der wurde 1945 etwas in Mitleidenschaft gezogen. Das war ein runder, großer Lesesaal mit einer riesen Uhr. Ja, den haben sie abgerissen, den Lesesaal, aber sie haben die Uhr dagelassen. Und es gibt eine kleine Ecke in dieser Bibliothek. Da kann man noch so einen Blick auf diese Uhr erhaschen, weil die ist jetzt nicht mehr präsent, Zentrum dieser Bibliothek, sondern die ist so ein bisschen, ja, so, man hat sie einfach nur erhalten, irgendwo in der Ecke, hat was davor gebaut. Aber man kann sie noch bewundern. Mhm. Dann sollte man an der Stelle vielleicht auch noch mal hinweisen auf Folge 10 von unserem Podcast. Genau. Ne? Bücherzellen, Bookcrossing und Bibliotheken. Denn wir waren wo, René? Das ist so ein langer Name. Grimme-Zentrum. Du hast es jetzt selber nicht. Genau, Jakob und Wilhelm Grimm-Zentrum der Humboldt-Uni. Genau, auch eine sehr, sehr schöne Bibliothek. Eine auch mit sehr, Etage. Sehr vielen alten Schinken. Mhm. Wenn ihr dahin geht, nehmt unbedingt ein Vorhängeschloss mit, weil ihr habt dort Spinte zur Verfügung, kostenfrei, aber man muss ein eigenes Schloss mitbringen. Lohnt sich wirklich auch dahin zu gehen. Ja. Ja, und mal gucken, vielleicht werden wir ja irgendwann mal, auch wenn wir wieder Außenaufnahmen machen, heimlich in der Staatsbibliothek aufnehmen. Genau, aber dann müssen wir unheimlich leise sein. Ja, der Flüster-Podcast. Genau. Das wird dann eine ASMR-Folge. Was heißt ASMR? Da reibt man Körperteile aneinander. Und das gibt dem Hörer ein schönes Gefühl. Was heißt ASMR? Das heißt bestimmt, schön mit dir zu reden. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was ASMR heißt. Hast du dir gerade ausgedacht? Aber du hast es doch gesagt. Ja, manchmal kann man auch nur die Abkürzung. Weißt du, was Stau bedeutet? Stau ist keine Abkürzung. Natürlich, für stehende Autos, siehst du. Nein, also ASMR ist doch ganz klar, das ist die autonome sensorische Meridianreaktion. Also ach so. Das wird nicht weiß, Marc, verstehe nicht. Das heißt so viel wie Brian. Ja, genau. Was ist Brian? Brian, das Leben des Brian. Ja, habe ich nicht gesehen. Oh, gesegnet seist du, oh Brian, du sollst von nun an heißen Brian, was so viel heißt wie Brian. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich merke, ja. Es lohnt sich doch, einen Netflix-Account zu haben. Einen eigenen. Okay, ja. Ja, ja. So ist das. Also, wenn ich es noch nicht gesagt habe, geht unbedingt in die Stabi. Lest die ist in Bücher. In der Uli 8 oder, ich habe es noch nicht selber angeschaut, in der Potsdamer Straße. In dieses Magazin kommt man aber nicht ohne weiteres, da muss man eine Führung mitmachen. Da muss man eine Führung machen und das kann man auf der Webseite buchen oder man wartet auf einen Tag da auf eine Tür. Ich hatte geguckt, es gab ein paar Führungen, ich weiß jetzt nicht, ob das auch Magazinführungen waren, die sind aber alle schon ausgebucht bis sonst wann. Also, ja. Genau. Gut, tschüss, bis zum nächsten Mal. Nee, wir haben ja noch ja, wir ein haben schönes ja auch, Thema. Aber ja, habt ihr noch? Nicht das nur klang ein, gerade nicht so. Na nicht denn? Nur zwei, nicht nur drei, ganz viele Themen. Ja, Marc, du darfst ja auch so. Was wollen wir denn gerne als nächstes Thema machen? Ich habe nicht den Überblick. Ja, komm, ich hau mal was rein. Überrasch mich. Wir waren ja jetzt schon in der Zukunft mit unserer AI. Wir reisen mal in die Vergangenheit zurück und holen mal eine eingestaubte Sendung wieder zurück ins Fernsehen. Da können wir noch kurz mal berichten, geht doch ganz schnell. Okay. Alte Sendung. Sendungen, die gut gealtert sind, sowas gibt es doch gar nicht. Ja. Jetzt folgen die TV-News. Ja, kleiner denn Teil. Denn endlich wieder am Start. Ja. Meine Lieblingssendung aus den 90ern, aus den späten 90ern. Notruf ist wieder im Fernsehen. Yay. Yeah. Aber für die, die es nicht mitbekommen haben, Hans Meiser gibt es nicht mehr. Den hat leider im Oktober. Vorsichtig, was ich sage. Den hat im Oktober das Zeitliche gesegnet. Darf man das? Also ist es. Er ist gestorben. Ja. Er ist gestorben. Im Oktober ist er leider gestorben. Traurig an der Sache ist tatsächlich, dass er das Comeback von Notruf nicht miterlebt, weil soweit ich das auf dem Schirm habe, ist er nie wirklich darüber hinweggekommen, so wirklich, dass Notruf nicht mehr im Fernsehen lief. So sieht's aus. Abgesetzt wurde. So, und jetzt, aber man muss dazu sagen, das lief ja auch fast 100 Jahre. Ja, eben. Also 100 jetzt nicht, aber wir wissen ja Mathematik und René, ne? 2006 minus 1992 sind wie viele Jahre? Na, 13. 14 Jahre. Marc? Ja, heutzutage muss man sich um sowas ja keine Sorgen mehr machen. Die Sendungen, die heute laufen, die laufen ja gefühlt wirklich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Mhm. Seit wie vielen Hunderten von Jahren moderiert Günther Jauch Wer wird Millionär? Ja. Abgesehen davon, dass die Antwort ab der ersten Sendung feststand, Günther Jauch. Seit der Erfindung des Fernsehens. Naja, mindestens. Genau. Ja, das kann man sich auch nicht vorstellen, oder? Dass Wer wird Millionär mal von jemand anders moderiert wird? Ja, und das ist nur das plakativste Beispiel. Ja, es gibt viele Sendungen, wo du denkst, boah, die laufen seit 20, 30 Jahren. Sag mal, haben die nicht irgendwann mal die Schnauze voll? Also ich ja längst. Hm. Also Wetten, das zum Beispiel, hätte ich mir im Leben nicht vorstellen können, dass das irgendwann mal aufhört. Also als das hieß, Wetten, das hört auf, dachte ich, was? Das geht nicht. Aber ich finde, das ist gut. Weil du siehst ja auch bei vielen Sendungen, wenn man die aus unserer Jugendzeit kennt und die heute gemacht werden, ist es ja komplett anders. Und das funktioniert irgendwie nicht, finde ich. Ja, es altert nicht Zeit. Gut. Es ist eine andere Zeit. Ja, eben. Weil, eben. Ganz ehrlich, kein Mensch braucht Fernsehen. Wozu brauchen wir heutzutage noch Fernsehen? Ja, das muss ja nicht fürs Fernsehen sein. Kann ja auch für Streamingdienste so ein Remake gemacht werden. Ich weiß, wofür man Fernsehen braucht. Also zumindest Stefan braucht dringend Fernsehen, weil sonst hat er keinen Videotext mehr. Viel mehr drauf rein. Ja, mach mal deine Witze. Videotext ist super beliebt. Stefan kriegt übrigens Anrufe vom Fernsehen, die dann sagen, entschuldigen Sie, wir werden jetzt wahrscheinlich in Kürze den Videotext abschalten oder lesen Sie noch? Das nicht, nee, nur über meine Leiche. Das geht. Ganz kurz, ich muss nochmal den Bogen zurück zum Notruf schlagen, weil jetzt ist natürlich, wir sagen, Notruf kommt wieder, aber richtig, der Moderator ist tot. Ja. Es gibt einen Moderator aus der Zeit, der hat überlebt, und zwar ist das Bärbel Schäfer, und die hat prompt diese Sendung bekommen. Ja. Wer kennt sie nicht? Die weißhaarige Dame mit der Brille. Mhm. Die ist blond, sorry. Ich habe Bärbel Schäfer mit jemand anders. Ja, jetzt muss er aber auch den Namen sagen, mit wem du sie verwechselt hast. Weißt du es? Ich weiß nicht. Was? Wie heißen die mit der Brille? Die hatte weiße Haare, Kurzfrisur, Brille. Ola Kocka. Birgit Schrohwange. Birgit Schrohwange hat immer schwarze Haare gehabt. Und ich war, jetzt kann ich ja sagen, ich war in Birgit Schrohwange verliebt, weil sie ein sehr lockerer Fernsehmensch war. Und wer Outtakes mal von ihr gesehen hat, der hat eine Birgit Schrohwange kennengelernt, die man so nicht im Fernsehen sieht. Meinst du Ola Kocka am Ring? Nee. Ja, ich meine, glaube ich, Ola. Nee, so eine, die hatte mal gesessen. Eine alte weißhaarige. Macht die Sache viel einfacher. Bevor es peinlich wird, such mal den Namen raus. Egal, nee, lass uns über Bärbel Schäfer sprechen. Bärbel Schäfer kennen wir ja aus. Aus ihrer Beziehung mit. Nein. Dem, wo ich jetzt nicht auf den Namen komme. Bärbel Schäfer hat ein Talk-Format gehabt. Ja, Talkshow, genau, meinte ich ja vorhin, genau. Und sie hieß Bärbel Schäfer, dieses Talk, oder? Sie heißt auch heute noch Bärbel Schäfer. Nein. Die Talkshow hieß so, okay. Ja, wahrscheinlich, ja. Aber witzig ist, Bärbel Schäfer sieht jetzt mit der Brille und den Haaren genauso aus wie die alte Frau, die ich meine, die sie nicht ist. Mhm. Kann es sein, dass Notruf mal von einer Frau gemacht wurde? Nein. Hallo, das kannst du Hans nicht antun. Egal. Wie findet ihr Notruf oder wie fandet ihr Notruf? Habt ihr das gesehen? Ich habe es nie geguckt. Gesehen. Nicht, nie? Ja. Nie, nicht einmal. Okay, Marc, dann für dich. Du musst dir Notruf so vorstellen, das ist Aktenzeichen XY, nur dass niemand den Täter sucht, sondern nur alle gaffen. Das heißt, da passieren Unglücke und die sind schön aufbereitet, dass man schön zugucken kann. Man sieht, wie jemand am Boden liegt und leidet und wie die Polizei kommt und wie der dann in den Rettungswagen gehievt wird. Also es geht bei Notruf tatsächlich nur um den Notfall und der ist natürlich jetzt nicht nur polizeilicher Natur, sondern in erster Linie Rettungswagen-Natur. Mhm. Ja. Es sinkt für Sie das Niveau. Es ist Gaffen am Fernseher. Genau. Und ich meine, da haben wir ja genug Formate heutzutage, oder? Ich meine, wir haben Doku-Soaps, wo Lebensretter irgendwie begleitet werden. Guck dir nachmittags irgendwie das Programm an. Es ist ja... Ungern. Ja, aber... Da gehe ich doch lieber arbeiten. Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt. Ich bin gespannt. Kommt ab demnächst auf Sat.1 und ich bin gespannt, wie lange. Ich gebe eine Prognose ab, hält keine 2 Wochen durch. Meinst du? Ja, weil das Nachmittagsprogramm ist ja ein Krampf. Ich habe vielleicht heißt es Notruf und nicht Notruf. Notruf. Es ist vielleicht ironisch gemeint vom Sender. Das ist der Notruf. Irgendjemand soll dem Sender helfen, dass endlich mal ein gutes Programm kommt. Dann müsste aber Hilferuf heißen. Das stimmt eigentlich schon. Hilferuf, der Bärbel Schäfer. Hilfe. Ja. Ich habe übrigens rausgefunden, wie die Moderatorin heißt, ich meine. Ja? Und euch wird gleich ein... Sag mal nur den Anfangsbuchstaben, wir raten. Okay, ich sag den Vornamen, nur den Anfangsbuchstaben, weil wenn ich den Vornamen verrate, ist der Rest auch schon da. Der Vorname fängt mit I an. I. Ist es ein kurzer oder ein langer Vorname? Und ganz ehrlich, die Schlagzeile ist, die Frau, die nach Hans Meiser kam. Ilona Christen. Nee. Ja, doch, siehst du? Oh, habe ich eine Ahnung vom Fernsehen. Ich frage mich nur gerade, was die von Hans Meiser übernommen hat. Hans Meiser hatte doch auch eine Talkshow. Ja, na klar. Mensch, wer kennt ihn nicht? Er steht in den Rängen mit einer Karte in der Hand. Ja. Und genau. Witzige ein Anekdote. Bein aufgestellt. Richtig. Hatte er nicht die erste Talkshow im Fernsehen? Hans Meiser war der Erfinder Erfinder? Ich glaube, Erfinder vielleicht nicht, aber Hans Meiser war eine der ersten Talkshows. Und die hieß Hans Meiser. Ja. Oder hieß sie bei Meisers? Nee, Hans Meiser hieß sie, glaube ich. Aber da gab es ja später noch eine, ne? Und kleine Anekdote, zurzeit kommt ja oder ist jetzt auch zu Ende hier, Wer stiehlt mir die Show auf ProSieben? Und die machen ja immer, wenn ein Kandidat rausfliegt, so ironischerweise, wie dumm die sind und so. Und haben so eine Reise in die Vergangenheit. Ne? Dann siehst du so lauter Schnipsel aus alten Serien und Talkshows und am Ende steht Arabella Kiesbauer da. Arabella. Ja. Und hat sozusagen ihre Talkshow da, immer eine kurze Sequenz. Also lohnt sich, kann man sich gerne mal angucken, ist sehr witzig. Kommt auf Join, kann man sich die Folge angucken. Lohnt sich nicht. Oh doch, ich finde es schon ganz cool. Aber das ist nur eine Meinung. Genau. Ich habe auch negative Erfahrungen mit Arabella Kiesbauer gesammelt. Persönliche? Hat sie dich abblitzen lassen, du alter Schnauzenjäger. Ja, wahrscheinlich. Alter, ich war 13 gewesen. Nee, und zwar, ich hab mich mal im Arabella Kiesbauer Studio eingesperrt. Ich hatte... Wer nicht? Nein, das Ding war, ich hab in demselben Gebäude bei einer anderen Sendung gearbeitet und dachte, auch wenn du schon mal hier bist, kannst du das Studio mal angucken. Wie geil ist es denn, im leeren Arabella Kiesbauer Studio zu stehen? Und da hab die Studiotür aufgemacht, bin reingeschlüpft und dann ging die Studiotür zu. Und es ist halt stockenduster an so einem Studio, wenn da keiner produziert. Und das Problem war... Die Tür ging halt nur von außen irgendwie auf und ich habe den Ausgang nicht gefunden und habe mich dann so an den Notlichtern irgendwie orientiert und habe es dann durch den Notausgang. Erstmal über 5 Kameras gestolpert, die umgefallen sind. Und ich kam noch rechtzeitig zur Sendung Focus TV, für die ich nämlich eigentlich da gewesen bin. Wer kennt das nicht? Ja, genau. Die ganze Regie kannte es. Die sagte, ja, René kommt heute wieder nicht. Wie war der Spruch nochmal? René hat heute wieder keine Zeit. Fakten, Fakten, Fakten und an die Leser denken. Nee, ich meine das Focus TV mit Christiane Gerbuth. Ja, das war doch zu der Sendung. Die hat doch nicht gesagt, Fakten. Nein, das war von dem Focus Magazin, der Spruch. Ach so, ja. Das hat doch immer der Herausgeber gesagt. Genau, ja. Ey, was man alles noch so weiß, oder? Marquardt. Marquardt. Mark. Wart. Mark. Da bin ich gespannt, wie die KI das aufzeichnet, was sie da drauf macht. Übrigens, wir senden euch das Transkript gerne auch per Post ausgedruckt zu. Einfach einen frankierten Rückumschlag an uns schicken. Und dann habt ihr was zum Lesen dabei. Ein vorfrankiertes Porto beträgt 23,48 Euro. Nein, genau. Wir werden natürlich gucken, dass wir die Kosten für euch senken. Wir drucken das mit in einer Schriftgröße 5 aus, 5 Punkte. René schreibt es handschriftlich nochmal. Zur Strafe, genau. Richtig. Nee, jeder schreibt seinen Part. Das wäre doch geil. Jeder schreibt seinen Part mit seiner eigenen Handschrift. Ja. Apropos Schreiben, das ist ein schöner Übergang. Habt ihr heute die Schlagzeile gehört, was da in Bayern los ist? Warte mal, du sagst Schreiben, jetzt geht es um Lesen und Hören. Alles klar, hab's verstanden. Ja. Und? Du hast 15 Minuten Zeit zu erklären, worum es geht. Deine Zeit läuft ab jetzt. Genau. Bayern verbietet Gendern. Ist das eine geile Überschrift? Ja, und die Wahrheit? Warte mal, die Wahrheit steht ja erstmal am Ende des Artikels wahrscheinlich. Nee, das steht schon, dann. Also gibt schon die Wahrheit wieder, weil Bayern hat jetzt entschieden, dass in und an Schulen, Hochschulen und Behörden Gendern verboten ist. Ja gut, aber an Behörden ist ja nichts Neues. Also das wurde ja tatsächlich schon vor ja, aber halten Zeit sich diskutiert. Nicht, haben sich nicht alle dran gehalten anscheinend. Ja, weil man hat ja festgestellt, dass es ein bisschen kompliziert ist für Leute, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Ich kann das Thema auch nicht mehr hören. Also ist doch furchtbar. Und was ich interessant fand, der Rat der deutschen Rechtschreibung hat ja gesagt, wenn man Sonderzeichen verwendet im Wortinneren, was es ja letztendlich ist, also Punkt, Doppelpunkt, Stern und so weiter, das wird nicht empfohlen, weil das ist ein Eingriff in die Wortbildung, Grammatik und Orthographie. Und damit geht die Verständlichkeit von Texten verloren. Sie unterdrücken meine Wortbildung. Ja. Also, liebe HörerInnen, ich bin ja nicht in Bayern, wir sind in Berlin. Wir dürfen das noch, oder? Genau, ich möchte an dieser Stelle auch nochmal auf Podcast-Folge 91 hinweisen. Mit dem Titel ganz einfach, weil da haben wir das Thema schon mal aufgegriffen. Ja, sehr gut. Bereits 2022 haben wir nämlich festgestellt, dass das Gendern von dem Konzept einfache Sprache, hört euch den Podcast an, abgelehnt wird, weil es Dinge etwas komplizierter macht. Genau. Genau. Aber ist doch, mein erster Gedanke war, ja, an sich finde ich cool, aber warum jetzt wieder nur in einem Bundesland? Also das ist doch eine Scheiße einfach. Was ist denn das? Dass man sich das nicht ist einig. Der deutsche Föderalismus. Richtig, ja. Das Föderalismus ist uns so ausgesucht. Kannst du das erklären? Es tut mir leid. Na, das ist die Föderalismus heißt doch hier ein Land mit mehr. Nein, Föderalismus sind doch die eigene Staatenverantwortlichkeit sozusagen. Ne? Ja, aber ganz ehrlich, so ein großes Konstrukt ist ja auch schwerer zu bewegen. Also ich finde die Idee nicht verkehrt, im Kleinen andere Entscheidungen zu treffen. Ja, aber es betrifft ja nur bestimmte Bereiche. Dann gibt es ja wieder Bereiche, wo irgendeine Behörde fürs ganze Land zuständig ist zum Beispiel. Ich sage, wir kriegen das irgendwie hin. Wir gucken mal, wie das in Bayern läuft. Wir haben ja schon ganz andere Experimente in Bayern am Laufen. Ne? Die so Sprache zum Beispiel. Das läuft ja nicht so gut, das Experiment. Ah, nee, das war nicht Bayern. Ja, in Sachsen haben wir ganz andere Dinge noch laufen. Ja. Gut. Okay, wie sieht's aus? Ja. Habt ihr Bock, dass wir mal ein bisschen investigativer werden? Ja. Ich habe nämlich eine ganz tiefe Recherche gemacht. Jetzt kommt was richtig Cooles, liebe HörerInnen und Hörer. Nee, das sagt man ja gar nicht so. Ist ja Quatsch. Ich habe mir Stunden um die Ohren geschlagen und habe mal recherchiert, wie die Preisentwicklung der letzten Jahre war. Aha. Ich habe jetzt an was anderes gedacht. Aber auch cool. Okay, ja. Und ich möchte das mit einer Sache verbinden. Wir vergleichen die Preise 2020, 2024. Keine Sorge, wollte ich sagen. Keine Panik. Panik. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Okay, danke. Das muss einfach mal... Entschuldigung, René, deine Zeit ist abgelaufen. Genau, keine Panik. Wir werden jetzt nicht zu tief ins Detail gehen. Wir werden das relativ oberflächlich behandeln. Deswegen gleich mal vorab die Frage an euch. Ihr könnt ja mal so für euch überlegen. Ein Einkauf, lass uns mal einen Einkauf zusammenstellen, bestehend aus einem Vollkorntoast, Eier... Also natürlich Bio-Eier, ein bisschen Mineralwasser, Butter, Vollmilch, also so die normalen Dinge und Nudeln. Was schätzt ihr, um wie viel Prozent so ein Einkauf heutzutage teurer ist? Von 2020 bis 24. Stefan, bitte, warum lachst du? Ja, typisch deutsch, Nudeln ist natürlich Standardeinkauf, ja, logisch. Mann, ich habe einfach ein paar Artikel rausgesucht, die ich regelmäßig im Einkauf habe. Du hast Marmelade und Fleischsalat vergessen. Nein, ich repräsentiere hier die Mehrheit unserer Zuhörer und deswegen habe ich Produkte ausgesucht. Okay. So, wollt ihr jetzt schon eine Zahl sagen? Ja, ja, ich überschlag mal kurz. Wie viel Prozent ist es teurer geworden im Vergleich zu 2020? Und wir kaufen natürlich sehr sparbewusst in einem Discounter ein. Okay. An dieser Stelle möchte ich noch dazu sagen, diese wissenschaftliche Recherche wird unterstützt von Lidl, die nämlich wird unterstützt von einer Supermarktkette, die mit L anfängt und eine App hat seit 2019, in der man nämlich die Preise nachgucken kann auf seinen virtuellen Kassenbon. Ah, sehr gut. Hätte Aldi sowas, Aldi hat sowas mittlerweile auch, hätte ich das auch mit Aldi gemacht oder stellvertretend mit Netto, Real und Schlecker oder wen es alles noch gibt. Schlecker, die sind schon lange tot. Aber also, danke. Wie viel Prozent ist also so ich schätze 20%, Punkt. Okay, Stefan? 33. Okay, gut, alles klar, wir merken uns. Ihr könnt jetzt auch noch kurz überlegen, wie viel Prozent meint ihr ist der Einkauf, den ich jetzt, also wie gesagt, der so aus alltäglichen Dingen besteht, ungefähr teurer. Es ist, wie gesagt, jetzt hängt ja auch mal an den Produkten fest, die man in den Wagen legt. Kommen wir mal ins Detail. Was, den Vollkorntoast, ich nehme mal jetzt ein paar Beispielwerte, wo ich mal kurz genau sage, was die damals kosteten. Ein Vollkorntoast hat 2020 59 Cent gekostet, also dieser Vollkorntoast, und der kostet jetzt 99 Cent. Stabil, der Preis. Ne? Anderes Beispiel, Nudeln. Kosteten 45 Cent 2020, kosten jetzt 79 Cent. Für alle, die im Rechnen nicht so schnell sind wie ich, das sind ungefähr 76% mehr als vorher. So, dann haben wir Vollmilch, kostete 73 Cent, kostet jetzt auch 99 Cent. Ihr merkt schon, 99 Cent ist eine sehr beliebte Summe, weil es nämlich weniger als ein Euro. Da liegt die Preissteigerung nur bei 36%. Und um jetzt nicht zu lang zu machen, das Mineralwasser ist 53% teurer, die Eier sind 24% teurer, die Kartoffeln 68% teurer, die Butter 22% teurer. Ich habe tatsächlich kein Produkt gefunden, was günstiger geworden ist. Mhm. Ich kann jetzt nur noch mal zusammenfassend sagen, Butter ist tatsächlich die geringste Preissteigerung mit 22%, was fast ein Viertel ist, wenn ich meinem Mathelehrer richtig zugehört habe. Willst du nicht deinen Mathelehrer mal grüßen? Ich grüße an, ich weiß gar nicht, wie mein Mathelehrer heißt. Ah, Gedächtnis habe ich keine Ahnung. Aber du, weißt du was, ich glaube, ich hatte gar keinen Mathe an der Schule. An der Baumschule? Das erklärt vieles. Warte mal, war das Fach mit dem blauen Hefter? Aber René, lassen wir das doch. Und du verrätst uns jetzt endlich die Lösung. Genau, wir kommen auf den Punkt, ein Einkauf mit den Artikeln, die ich gerade aufgeführt habe, ist 42% teurer. 42. Von 2020 zu 2024. Und um das noch ein bisschen bildlicher zu gestalten, das sind pro 100 Euro 42 Euro mehr. Das heißt, wenn ihr vorher einen Einkauf von 200 Euro im Monat hattet, dann kostet der jetzt 84 Euro mehr. Tja. Grob über den Daumen gepeilt. Wie gesagt, das kann ein bisschen weniger oder noch ein bisschen mehr sein. Das kommt immer darauf an, was ihr für Produkte kauft. Mhm. Ja, das erstmal nur. Ich muss ehrlich dazu sagen, ich habe am Anfang, wo du die Frage gestellt hast, habe ich erstmal überlegt, wie teuer ist denn das jetzt aktuell? Also muss ich erstmal ein bisschen überlegen. Und habe es bei einigen Sachen gar nicht hinbekommen. Ich musste sagen, also ich habe schon festgestellt, ich habe mit anderen Leuten über ihr Einkaufsverhalten gesprochen und ich glaube, wir hatten das auch schon mal thematisiert. Ich könnte ja auch nicht sagen, was ein Toast kostet, weil ich gucke ja immer auf den Kilopreis. Das heißt, ich merke die Preiserhöhung sogar noch deutlicher. Andere gucken ins Regal und sagen, ja, das kostet immer noch 1,99 Euro, aber dass das Gewicht sich verändert hat, das kriegt ja in der Regel keiner mit. Ja. Genau, es wird ja sehr viel getrickst sein. Und deswegen, ich kann es euch wirklich, wirklich, wirklich, wirklich nur ans Herzen legen, guckt auf den Kilopreis Und ihr entwickelt echt, also weiß, es ist scheißegal, was es dann im Einzelnen kostet, weil ob ihr jetzt ein Brot für 3 Euro einpackt oder für 2,99 Euro, spielt ja keine Rolle, weil ihr braucht ein Brot und dann guckt ihr einfach auf den Kilopreis und dann holt ihr auch das Brot, was euch vom Kilopreis und auch von der Optik am meisten anspricht. Und wenn es dann das Brot mit dem höheren Kilopreis ist, dann ist halt so. Ja, Hauptsache es schmeckt. Ich glaube, es wird Zeit für eine Parodie eines ehemaligen Bundespräsidenten. Und die läutet jetzt eine weitere Rubrik ein. Wir brauchen das aus technischen Gründen. Hier kommt es. Liebe Landsleute, das soeben Gesagte können Sie bitte selbst verarbeiten. Wir verabschieden uns für wenige Minuten in eine kurze Pause und unterhalten Sie mit den Kontaktmöglichkeiten. Irgendwas ist auch immer, der meiste Berlin-Podcast. Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi, schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. So, da sind wir wieder. So, ich möchte jetzt aber bitte wissen, wen Marc gerade vor der Pause parodiert hat. Ich habe ihn nicht erkannt. Roman Herzog. Ich habe es schlecht gemacht. Der Roman. Ja doch, jetzt wo du sagst. Warte mal, da ging jetzt so viele Minuten. Ich habe kein Bild mehr, keinen Ton mehr. Was? Nochmal. Machen wir nochmal kurz. Nein. Liebe Landsleute. Und mehr kann ich eigentlich gar nicht. Ich kann nur, niemand hat die Absicht, deine Mauer zu bauen. Ja gut, das ist ja noch ja, was anderes, noch älter. Oder, nach meinem Kenntnisstand tritt das sofort in Kraft. Unverzüglich. Genau. So ist das. Ja, okay. Das vergisst man nicht, ne? Gut, damit haben wir alle gezeigt, was wir drauf haben. Denn jeder von uns kann eine berühmte Persönlichkeit parodieren. Mhm. Und damit sind unsere Talente auch schon erschöpft. Ja. Das war's mit unseren Skills. Nein, wir haben noch ganz andere Skills. Es gibt hier alle zwei Wochen ein bisschen Sprechdurchfall von uns, aber das muss dann eben genügen für euch da draußen. Genau. Gut, aber ich habe schon in der Pause gehört, dass Stefan Großes angekündigt hat. Ich bin sehr gespannt, weil ich nicht erahne. Nee, du hast gerade gesagt. Nee, das schieben wir noch ein bisschen. Das machen wir am besten vom Witzbattle, weil da passt es ganz gut. Ah, okay. Aha. Haben wir denn Bock auf was anderes? Ja, du hast doch was vorgehabt, René. Ja, wir wollten was Neues probieren. Richtig. Ich habe etwas im Internet entdeckt und ich dachte, dieses Internet. Da fehlt irgendwas, nämlich wir. Und zwar habe ich Folgendes entdeckt. Die GQ, ein Männermagazin, hat einen YouTube-Kanal und dort eine Serie mit dem Namen 10 Dinge bzw. 10 Essentials. Ist eine Serie, in der berühmte Persönlichkeiten wie zum Beispiel Crow, Pierce Brosnan oder wir. Brosnan. Ricky Martin, 10 Essentials. UFO und ganz Apache. Viele andere. Teddy, Beckler, Dingels, Bummels, wie heißt der? Teddy, Teclebran. Ja, irgendwie so. Ja, und viele andere gefragt werden, was ihre 10 Essentials oder ihre 10 Dinge sind. Und ich fand es super, super interessant. Ich fand jetzt nicht so cool, dass sie uns nicht gefragt haben, weil ich finde, dass diese Gegenstände, also es geht um Gegenstände, die so vielleicht eine Bedeutung für euch haben oder die eine wichtige Aufgabe in eurem Leben erfüllen oder diese Dinge sind ja sehr persönliche Dinge. Und die verraten ja auch sehr viel Intimes. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Und auf jeden Fall dachte ich, ja, das müssen wir unbedingt auch machen. Jetzt sind 10 Dinge eine ganze Menge. Deswegen dachte ich, lass es uns auf 4 oder 3 reduzieren. Und ich würde vorschlagen, wir machen es hintereinander weg. Also jeder nennt sein Top-Ding. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, was sich da offenbart. Oh. So viel zur Einleitung. Ich würde sagen, einer muss ja anfangen. Und weil Marc so komisch guckt, fängt René an. Marc, du bist Just es. Just bring it. Ja. Du bist es. Ja, Marc, was ist, also hast du die Aufgabe eigentlich verstanden? Ja, was sind die drei wichtigsten Dinge in meinem Leben? Genau, und wir reden jetzt, achso, vielleicht müssen wir auch noch klarstellen, wir reden jetzt nicht vom Bett oder so, weil jeder schlafen muss. Es sei denn, du sagst, du hast so ein ganz geiles Kissen und Schlafen spielt eine richtig große Rolle in deinem Leben, weil, keine Ahnung. Marc, sag doch mal dein Top-Ding. Das ist der Computer. Wirklich? Die eine universelle Rechenmaschine. Sie hat mir meine Arbeitsstelle überhaupt erst ermöglicht. Ja, ich bin der Computerprogrammierer. Und ich verbringe auch meine Freizeit damit. Es ermöglicht mir, meine Kreativität auszuleben. Ich benutze den Computer zum grafischen Gestalten, zum Musikmachen. Es ist ein universelles Werkzeug für mich. Das bedeutet, ohne den Computer würde es den Marc, den wir hier alle zwei Wochen hören, nicht geben. Nee, ich wäre wahrscheinlich schon längst vom Fernseher verhungert. Ja. Ohne den Computer. Vom Videotext. Okay. Stefan, hast du noch eine Frage zu Marc, seinem Top-Gegenstand? Also ich kann das voll verstehen. Ich auch. Der ist also Teil deiner Persönlichkeit. Absolut. Ja, krass. Stefan, bevor du gerade gleich deinen Top-Gegenstand einbringst, muss ich noch was zu der Serie sagen. Also es lohnt sich, die wirklich anzuschauen, weil es teilweise sehr interessant ist. Ich fand nur witzig, dass in jeder Folge der Promi immer ein eigenes Produkt hatte, was er auch als Essential hatte. Vielleicht bei Kro waren es dem Kro seine Cornflakes, bei Teddy waren es dem Teddy seine eigenen Mützen, die er herstellt. Und ich dachte erst so, oh Gott, ey, wie blöd. Und dann fiel mir ein, ich habe tatsächlich auch einen Gegenstand, der, ja, egal, dazu gleich mehr. Okay. Stefan. Ja, wie es der Zufall so will, habe ich auch den Computer auf Platz. Was? Ja. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte wirklich gedacht, das ist ein anderer Gegenstand. Nee. Ja, krass. Der Computer ist halt ein großer Teil meines Lebens. Krass. Man verbringt so viel Zeit da dran und ja, ohne den Computer wäre mein Leben, glaube ich, ein anderes. Wie viele Stunden am Tag verbringst du am Computer? Na gut, das kann man ja natürlich schlecht sagen, wenn man am Computer arbeitet, dann klar. Naja gut, also unter der Woche natürlich ziemlich viel. Ich sag mal, jetzt muss ich mal rechnen. Durch die Arbeit, ne? Naja, allein 8 Stunden. Nicht nur durch die Arbeit, genau. Also das ist es ja, ne? Und da Moment. Eigentlich müsste man ja alles dazu zählen, ja. Was ebenfalls ein Computer ist, wie zum Beispiel das Handy. Das ist ja auch ein Taschencomputer. Das habe ich separat. Würde ich schon separat schreiben, ja. Ja, also, aber Stefan, ist es bei dir so, dass du den Computer den Tag über offen hast und also läuft der auch, wenn du nicht am Rechner bist? Ich muss ehrlich sagen, mittlerweile ist es so, wenn ich zum Beispiel Mittagspause mache im Homeoffice, dann schalte ich ihn auch kurz aus. Also ich muss früher, als ich noch freiberuflich gearbeitet habe, da lief mein Computer wochenlang am Stück, 24/7. Ja. Also ich schalte meinen Computer auch nicht aus, ich klappe ihn zu und klappe ihn auf. Und manchmal, so wie heute vor der Sendung, aber das kommt wirklich also alle halt zwei Probleme, Wochen vor, dass ich ihn wirklich runterfahre, komplett und neu starte. Ja. Ja, krass, ich hätte es wirklich nicht gedacht, dass der Computer ist. Oder wundere ich mich, da kennst du mich ja weil gar nicht. Mein Top-Gegenstand ist nämlich das Handy. Ja. Und ich habe mal geguckt, was meine Haupt-Apps sind. Und zwar meine Top-App in der Benutzung ist WhatsApp. Wen wundert's? Dann kommt Instagram. Ja. Da bin ich ein bisschen, peinlich berührt. Dann kommen meine zwei selbstprogrammierten Apps. Sag uns lieber, auf welchem Platz die Telefon-App steht. Ja. Ja, und das ist nämlich der Punkt. Dann kommt ganz kurz noch die Google News, wo ich mal gucke, was so an News ist. Das ist, wo ich mich informiere. Ich drücke auf das Google-Zeichen, dann sehe ich so ein paar News. Und dann kommt der Kalender. Und telefonieren ist tatsächlich das, was ich am wenigsten mit dem Telefon mache. Mhm. Also ich benutze mein Telefon smart. Nein, also ich benutze mein Telefon zum Organisieren in erster Linie. Also ich kann ja, wenn wir schon beim Thema Smartphone sind, Marc kann ja vielleicht auch mal nachgucken. Heute meine Bildschirmzeit 52 Minuten. Ui. Und meine Top-App heute, die Telefon-App. Krass, ja. Also meine Bildschirmzeit liegt bei 2 Stunden am Tag. Mhm. Was? Also Stefan, deine 50 Minuten sind wirklich krass wenig. Ja. Weil meine 2 Stunden sind schon wenig, wenn ich mich vergleiche mit meinem Umfeld. Mhm. Und Marc hat, warte, Marc sagt es nicht. Marc hat, eigentlich traue ich Marc echt nur 1,5 Stunden zu. Die Funktion Bildschirmzeit habe ich vor geraumer Zeit deaktiviert. Um dich zu schützen. Weil's ja, um mich zu schützen, nein, aber auch um ein bisschen den Akku des Telefons zu schonen. Also bei mir kommt dann auch WhatsApp auf Platz 2. Feedly habe ich noch, weil ich viele Nachrichten zusammengefasst habe in der App. Gut, X, Gmail, Spotify. Ja, siehst du, und Feedly ist nämlich mein Google. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, dieses Google Home. Ach, dieser schöne Google Reader, wie ich ihn vermisse. Da gucke ich auch echt viel. Aber ich wollte sagen, mein Telefon nutze ich ja in erster Linie zum Planen. Also es geht morgens, wenn ich aufstehe, plane ich damit meinen Tag. Ne? Nee, ist wirklich so. Ich weiß. Weißt du, warum ich lache? Weil du die Einladung zur Podcast-Aufzeichnung immer 10 Minuten vorher annimmst. Nein, Kalender, du hast gesehen, Kalender ist meine letzte App und Mail benutze ich noch weniger. Ja. Ja, und dann benutze ich Orga, ne? Das heißt so Familienorganisation oder so Dinge, die ich organisieren muss. Und ich benutze es gerne, um Orte zu finden, also um irgendwo hinzukommen. Also nenn mir einen Ort in Berlin, wo ich sein soll, bin ich in einer Stunde da. Ja. Ne? Ohne zu wissen, wo es ist, das macht alles das Handy für mich. Hast du auch hier Assistenten aktiviert? Nee. Ich auch nicht. Marc meldet sich. Ja, und zwar in meinem iPhone in den Einstellungen unter Batterie. Da kann ich dann doch mal sehen, welche Apps hier am meisten Strom verbrauchen. Zumindest am meisten Strom, ja. Genau, das ist, ich kann sogar auf Aktivität umschalten und dann sagt er mir, wie viel Zeit ich damit verbracht habe. Gut. Also Spotify. Ui, du bist ein Musikhörer. Podcast-Hörer. Ah, Podcast. Okay. Über Spotify habe ich noch nicht einen Song gehört, ausschließlich echt? Podcasts, ja. Da bin ich heute schon bei seit ich das letzte Mal geguckt habe oder was. Nee, das ist glaube ich eine Stunde, 15 Minuten. Okay, das ist jetzt schwierig zu sagen. Ja. Er hat die letzte Folge von uns gehört nochmal. Ja. In der Vorbereitung auf die Sendung. Na sicher. So, ja, auf Platz 2. Stefan sagte sowas wie Feedly. Mhm. Sowas habe ich auch. Bei mir heißt die Newsify. Das ist auch so ein RSS-Syndizierungs-App. Also sammelt man einfach verschiedene Newsfeeds. Ja, kennt ja keiner mehr. Müsste man auch mal eine extra Sendung zu machen, weil es eigentlich ein super geiles Konzept ist. Aber egal. Ja, und dann auf Platz 3 Wetter, seltsamerweise. Da habe ich ein Fenster. Auf Platz 3 Wetter? Ja, ich mache auch mal. Finger raus. Tja, dann kommt Disney, Mail und dann WhatsApp. Warte, guckst du auf deinem Handy Filme? Ja. Oh. Echt? Abends im Bettchen vom Schlafen gehen. Ah ja. Wie ist das bei euch mit Spielen auf dem Handy? Nicht mehr. Habe ich früher gemacht, aber jetzt habe ich so einen geilen Spiele-PC. Da macht das mehr Spaß. Also Spielen auf meinem Handy, Sudoku zum Beispiel, wenn du das als Spiel siehst. Ja, das ist so, würde ich. Nein, das ist Gehirnjogging. Gut, okay. Bei mir gar kein. Kein einziges Spiel. Noch nie. Ich habe noch nie ein Spiel auf meinem Handy. Bis auf die vorinstallierten. Das ist aber eine Kulturlücke. Ja. Du solltest spielen. Nee. Ja. Ich spiele auf meinem Handy mein Leben. Also ich hab jetzt 2 selbstentwickelte Apps auf meinem Handy, die ich spiele. Die eine ist Lass mal einen Tag planen und gut runterreißen. Und jetzt das zweite Spiel ist, lass mal gucken, wie intensiv ich mich mit der Lesegeschichte auseinandersetze. Das sind meine 2 Spiele. Gut, aber lass uns mal, der erste Platz also zwei. Fand ich schon, genau, lass uns mal Platz 2. Nächste Wunde. Marc, was ist dein Platz 2? Das ist die Brille. Ja, du lachst, Stefan. Vielleicht hat Marc kann ja entscheiden, was er sieht und was nicht. Ja. Also machen wir uns diesbezüglich doch einfach mal nichts vor. Die Brille ist ein wahnsinnig großes Stück Lebensqualität. Mhm. Und wir leben in einer wirklich gesegneten Zeit. Und ohne meine Brille, wäre ich auch ziemlich aufgeschmissen. Ich hasse es. Nicht gut, geschweige denn gar nichts zu sehen. Das heißt, für dich ist ja der Unterschied zwischen mit Brille und ohne Brille gucken wahrscheinlich dann deutlich spürbar. Ja, schon. Also andere Leute sind da durchaus mehr gestraft, aber mit meinen 3,5 und 2,5 Dioptrien über eine gewisse Entfernung kann man denn schon Leute nicht mehr erkennen. Also für man dich läuft zwar nicht irgendwo gegen, aber Ja. Also ich muss ja sagen, Marc, du bist ja ausschlaggebend dafür, dass ich zum Optiker gegangen bin, weil du mir erklärt hast, dass man erst erfährt, ob man eine Brille braucht, wenn man beim Optiker war und diesen kostenlosen Test gemacht hat. Wir saßen, der Moment war, als wir in der Mall an der Mauer, an der Berliner Mauer, an der Eastside Gallery, Eastside Mall saßen wir. Da hatten wir das thematisiert in einer Ausgabe unseres Podcasts und daraufhin habe ich tatsächlich einen Sehtest gemacht. Bei mir ist es ja so, ich kann, wenn du mir auf die in die Nähe kommst, nichts mehr sehen. Also ich kann. Du bist weitsichtig. Unter 5 cm wird es ein bisschen schwierig. Und da muss ich sagen, ich kann es ja dann nur in kleinen Facetten nachempfinden. Mhm. Aber es ist wirklich ein Unterschied. Und ich, wenn ich zum Lesen eine Brille aufsetze, das ist ein geiles Tool, ja, muss man sagen. Absolut. Mhm. Also Brille, Stefan, dein Platz 2. Ja, deswegen habe ich ja vorhin gelacht, weil das auch mein Platz 2 ist. Was? Weil ich habe zum einen. Das muss dir nicht peinlich sein. Nö, ist es mir auch nicht. Bei mir ist es sogar noch so, ich habe ja inzwischen eine normale Brille und eine Bildschirmbrille. Oh, das habe ich auch längst. Ja, genau. Ich sage nur rot und blau, ne? Da wissen meine Kollegen immer, ob ich gerade arbeite oder ob ich nicht arbeite. Ja. Würde das eigentlich rot und grün sein? Und Stefan hat noch diese Spezialbrille, da sind einfach Augen die mit der Kamera aufgemalt, ja, damit man nicht sieht, wenn er vor dem Bildschirm pennt. Genau, aber es hat sich auch noch keiner gewundert, dass so er nicht Kugel zwinkert. Drin. Nee, das ist mit so einer Kugel, wenn ich den bewege, dann zwinkern die Augen, dann klimpern die. Richtig. Klimper. Richtig, wie die Maus, ja. Genau. Ja, krass. Ja, ist aber wirklich so, ne? Und ich meine, wir haben es ja schon gesagt, wir sind alle drei Entwickler, wir arbeiten den ganzen Tag am Bildschirm. Und wir werden nicht jünger. Und ich glaube, das merkt man von Jahr zu Jahr, oder? Geht euch das auch so? In der Tat. Ja. Alt werden ist nichts für Feiglinge. Und es ist jeden Tag ein immer mühsamer werdender Kampf. Genau. Und was man früher immer nicht gedacht hat, ja, so hier sich an die Ergonomie halten und schön mal eine Bildschirmpause machen und so, das wird, glaube ich, im Alter immer mehr bewusst. Aber also, da kann ich nur empfehlen, ja. Ich mache tatsächlich all das bedingt regelmäßig Dehnungsübungen. Ja, wer nicht? Oder geht's gar nicht mehr? Ja. Wer nicht? Viele wissen es gar nicht. Auch das ist was. Da solltet ihr sofort mit anfangen. Hm. Sofort. Da können wir gerne eine Sondersendung. Warte, ich drücke auf die PIN, ist ganz wichtig. Also ich zeige euch kurz eine Übung und ihr macht jetzt die alle nach. Ja. Gut, dann wird es, glaube ich, Zeit, dass ich meinen Platz 2 einbringe. Und ja, bei mir ist es die Uhr. Ich hab eine Armbanduhr und. Was ich da geil finde, ist, ich gucke da rauf und dann sehe ich die Uhrzeit. Ich gucke tatsächlich nicht auf mein Handy, um die Uhrzeit zu sehen, sondern auf die Uhr. Ich habe relativ oft, dass ich so einen Zeitcheck und Datumcheck brauche. Mhm. Und meine Uhr sieht aus wie so eine Casio G-Shock. Die hält einen Monat lang ohne Ladung. Und sie sagt mir auch, wenn ich eine WhatsApp-Nachricht bekomme, ich nutze sie fürs Tracking meines Schlafverhaltens und meines Bewegungsverhaltens. Mhm. Ich werte das noch nicht regelmäßig aus, aber erstmal Daten sammeln. Ja, ne, ich will irgendwann dass ich halt mal wirklich irgendwann mir mit Zeit mal nehme und mal gucke, läuft denn alles so? Mhm. Ich sehe, dass ich einen super entspannten Puls habe, dass ich einen guten Schlaf habe. Ne, das ist schon mal so, also ich finde es wichtig, so ein bisschen was über sich zu wissen. Und ja, das ist mein zweitwichtigster Gegenstand. Und die Hauptfunktion meiner Uhr, die ich benutze, ist die Taschenlampe. Ist ja wichtig. Hätte ich jetzt auch bei einer Uhr sofort dran gedacht, ja. Meine Uhr hat eine eingebaute Taschenlampe und ihr glaubt nicht, meine wie nützlich das ist. Ja? Also ihr redet von einer smarten Uhr natürlich, ne? Nein, hier guck mal, meine hier wirklich sieht aus wie eine Casio-Uhr, monochromes Display, leuchtet auch, wenn man Licht anmacht und die Taschenlampe, bam! Ja, irre. Ja. Blendet auch mal unsere Zuhörer nicht. Ja. Also, das ist wirklich mein zweitwichtigster und essentieller Gegenstand nach meinem Handy. Ja, cool. Dann kommen wir jetzt zu Platz 3. Ja, jetzt bin ich gespannt bei euch beiden. Das ich auch. ich glaube, hier differiert es ein bisschen, aber lassen wir uns überraschen. Vielleicht. Bei mir ist es das Fahrrad. Ja, ich hab's gewusst. Jetzt sind wir auf einer Linie. Hätte ich ja auch drauf kommen können. Ja, weil, jetzt bin ich auf die Gründe gespannt und hört gut zu. Tja. Es macht mich mobil. Mhm. Es macht mich vor allen Dingen wahnsinnig unabhängig. Also ich liebe erstmal dieses Freiheitsgefühl, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Ich entscheide, wo es hingeht. Und ich bewege mich mit eigener Muskelkraft. Und egal, wo ich bin, mit dem Fahrrad komme ich immer nach Hause. egal wann und wo. Das ist wirklich herrlich. Ich habe mit dem Fahrrad auch schon längere Strecken irgendwie mal gemacht. Bin mal irgendwie zum Kumpel nach Zossen gefahren von Berlin aus. Da waren wir sich irgendwie 3 Stunden unterwegs. Das funktioniert einfach. Das ist einfach toll. Das Fahrrad ist etwas, was ich nicht missen möchte. Man kann auch gehen. Ja, gehen, ja gut. Mit dem Fahrrad komme ich aber weiter. Das ich kann auch den öffentlichen Personennahverkehr benutzen. Ja, okay, aber da bin ich nicht ganz so frei. Und mit dem Fahrrad bin ich an der frischen Luft. Und ich kann selber bestimmen, wie schnell ich unterwegs bin. Ja, ich kann auch aufs Motorrad steigen. Ja, aber wenn ich das Fahrrad nehme, dann mache ich auch zusätzlich noch Sport. Na, und die Unterhaltungskosten sind ja auch viel, viel geringer als bei einem Kraftfahrzeug. Ja. Ja, diese Benzinpreise, ne? Aber Marc, nutzt du das Fahrrad nur, um zur Arbeit zu kommen oder nutzt du es auch privat? Nein, auch privat. Das heißt, am Wochenende setzt du dich auch mal aufs Fahrrad? Also, weil ich hätte jetzt gedacht, man sieht das dann so als Transportmittel zur Arbeitsstelle. Kann man das trennen, ja? Muss man das trennen? Ich benutze das Fahrrad, also ich bewege mich eigentlich hauptsächlich mit dem Fahrrad. Egal wohin, sei es zum Einkaufen irgendwie mal schnell, um jemanden zu besuchen, um zur Arbeit zu kommen, ja, um einen Ausflug zu machen. Also manchmal muss Tina schon explizit sagen, du pass auf, wir nehmen heute mal nicht das Fahrrad, wir machen mal einen Spaziergang, lass uns mal wieder ein bisschen laufen, ein paar andere Muskelgruppen irgendwie genau. Auch. Und vor allen Dingen, du kommst zwar mit dem Fahrrad überall hin, aber wenn man zu Fuß ist und deutlich langsamer unterwegs, dann entdeckt man auf bestimmten Strecken auch tatsächlich mehr. Ja. Das bedeutet aber, Marc, dein Fahrrad steht immer griffbereit irgendwie oder musst du es erst aus dem Keller holen, die Treppe hoch? Das steht so? Griffbereit im Keller. Das ist ratzfatz erledigt. Ja, das ist, glaube ich, der Vorteil, ne? Weil also bei mir ist es irgendwie das Gegenteil. Also ich habe ja auch ein Fahrrad, fahre auch viel Fahrrad, aber eher so freizeitmäßig, ne? Und Marc hat ja lange Strecken jetzt auch von berichtet. Das wäre überhaupt nicht meins. Ich mache ein bisschen Sport halt, ne? Dass man sich so ein bisschen bewegt. Aber jetzt so für Arbeit oder lange Strecken nutze ich das Fahrrad eher nicht. Macht ihr einen Sattel ab im Keller? Warum? Nee, ist doch eingeschlossen. Echt? Ich mache einen Sattel ab, weil ich habe so einen Schnellspanner am Sattel. Ja, aber wenn es im Keller steht, warum dann abmachen? Da kommen ja auch andere Leute rein. Also wir haben so einen Fahrradkeller, so einen Gemeinschaftsfahrradkeller. Hast also Angst vor bösen Buben, dass sie dich bestehlen und dein Fahrradsattel klauen könnten. Ich empfehle dir, einfach den Schnellspanner auszutauschen gegen eine Sicherheitsverschließerei. Also du kannst ganz normal eine Schraube und eine Mutter nehmen, aber es gibt auch Muttern, wo du einen Spezialschlüssel für brauchst. Ja, mein Sattel ist jetzt ehrlich gesagt, wer meinen Sattel klaut, der wird mal merken, wie mir der Arsch wehtut, wenn ich damit 100 Meter fahre. Von daher wäre das jetzt nicht so schlimm. Wäre nämlich meine zweite Frage. Fahrradsattel und Hintern, gibt es da bei euch irgendwelche Konflikte? Also speziell bei dir, Marc, weil du fährst ja länger. Ja. Kennst du das? Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich ein Riesendowner beim Fahrradfahren. Ja, bei mir auch. Und also ich kann so 3 Stunden am Stück fahren und dann wird es schon etwas schwierig. Und bei mir ist es nach 10 Minuten schon. Ich habe wirklich eine Menge ausprobiert. Also ich habe es besonders komfortabel versucht mit eben weichen Sätteln. Ja. Und dann habe ich es aber auch mit harten Sätteln versucht. Bin jetzt so ein bisschen da so zwischen. Habe ich auch exklusiv beraten lassen im Fahrradfachhandel. Haben die dir keinen Schlüpper empfohlen? Kein was? Ein Schlüpper empfohlen? Ja, wurde auch empfohlen. Ich habe sowas auch mal testweise angehabt und es war so ein Fremdkörpergefühl in der Hose. Also das war nicht so schön. Aber ich werde wohl nicht drum rumkommen, wenn ich weite Strecken werde in Zukunft weiterfahren wollen. Ja. Also den Schlüpper habe ich noch auf der Wunschliste. Weil, nimm ihn runter. Echt, ich hab nur Positives gehört. Über diese Schlüpper. Ja. Die sind mit so einem Polster drin, kosten 14 Euro bei Amazon, gibt es auch für 30 Euro noch für 60. Bei mir ist ich brauche keins aus Gold. Ja, also bei mir ist es kein Schlüpper, sondern eine Hose mit zum Teil. Ja, so eine Radlerhose halt. Aber gutes Stichwort, weil ich erinnere mich, Folge 111 haben wir mal drüber gesprochen und da ging es um den Fahrradsattel, worauf man achten muss. Könnte ja mal. Cool, dann brauchen wir das jetzt gar nicht, weil sonst hätte ich es auch nochmal angebracht. Aber nee, dann hört da, weil ich habe noch eine Frage. Marc und Stefan, Fahrrad. Mit Spiegel oder ohne? Ohne. Nee. Ich habe mir einen Spiegel gekauft. Ja, ich auch. Geil. Ich habe einen richtig schon länger. Cool. Es ist mit Sicherheit eine sinnvolle Anschaffung, aber ich habe mich bewusst dagegen entschieden, genauso wie gegen den Helm. Der Spiegel ist erstens zusätzliches Gewicht am Fahrrad. Naja. Scheint kaum ins Gewicht zu fallen. Aber es ist mir wichtig, dass ich mich eben auch bewege. Und das ist zusätzliches Training, wenn man auch die Wirbelsäule mal ein bisschen verdreht und mal über die Schulter guckt, etc. Ja. Na? Also der Körper, der rostet einfach ein. Sonst. Aber ich bin ja jemand, der glaubt nicht alles, was er sieht. Und deswegen folgt man mir nach dem Blick in den Spiegel immer noch das Umdrehen. Ja, der Spiegel zeigt ja nur einen kleinen Bereich. Ist ja nicht wie im Auto, dass du einen großen Spiegel hast. Aber es ist, ich finde es schon ganz angenehm, weil bestimmt gerade so, was hier links neben dir so ein bisschen ist, hast du schon im Spiegel den Blick. Aber du musst dich ja trotzdem umgucken und so. Das machst du ja trotzdem, also... Das wenn du es trotzdem machst, wozu dann den Spiegel? Ja, weil du vielleicht, weiß ich nicht, im Blaulicht von weiter hinten siehst oder so. Nee, ich finde es schon ganz gut. Ich finde es auch einen schönen Komfort. Du bist ein bisschen langsamer und guckst dich um. Ja, nö, also Spiegel finde ich schon ganz gut. Es ist eine Sache des Komforts, es ist keine Notwendigkeit. Wie mit dem Sattel. Das stimmt, es ist Komfort. Das ist wie mit dem Sattel. Ohne Sattel. Stefan. Oder mit Sattel. Genau. Stefan, dein Gegenstand Nummer 2 waren wir, ne? Nee, 3. 3, dein Gegenstand Nummer 3. Ja, schwierig. Also ich habe da echt überlegt, was ist so... Und wir hatten heute auf Arbeit auch so das Thema und ich würde jetzt auf Platz 3 meinen Radiowecker nehmen. Ah, okay. Weil ohne Radiowecker? Gerade ein Radiowecker, weil ich finde, da steht man morgens entspannt auf. Der Wecker geht an, es kommt ein bisschen Musik, es kommen Nachrichten. Man bleibt noch 5 Minuten liegen und dann ist man schon wacher und dann steht man auf. Und das finde ich super angenehm. Da komme ich besser raus als früher diese schrillen Wecker. Die kennt man ja wahrscheinlich auch noch aus der Kindheit. Ja, und das gehört einfach zu meinem Leben. So ein das heißt, ohne Radiowecker würdest du nur die Hälfte verdienen. Hä? Nee. Und wir haben ja, uns Chef, ich kann leider nur eine halbe Stelle hier antreten, weil ich habe keinen Radiowecker. Richtig. Nee, finde ich super. Und habe ich schon, ich glaube, bestimmt, weiß ich nicht, also die Hälfte meines Lebens habe ich schon recht früh angefangen mit dem Radiowecker. Ich werfe ja nichts weg, ne? Ich hab dir vorhin behauptet, aber ich habe tatsächlich neulich einen Wecker im Keller gefunden mit Kassette. Ja, gibt's cool. Auch. Cool. Ja. Der hat einen Kassettendeck. Ja, wie geil ist das denn? Ja. Und die blödeste Erfindung bei einem Wecker, die Schlummertaste. Ja, ich muss gestehen, ich bin ja so ein Schlummerdrücker. Ich lasse mich morgens wecken. Ich habe ja meine Uhr am Arm und die vibriert. Und ich lasse mich durch die Vibration wecken. Aber auch da kann man die Snooze-Taste drücken. Und mein Wecker klingelt um 5.20 Uhr. Ja. Und dann snooze ich nochmal bis 5.30 Uhr. Und 5.40 Uhr stehe ich dann auf. Ja, stell dir meinen Wecker zu 5.40 Uhr. Also verstehe ich nicht. Ja, dann würde ich ja erst um 6 Uhr aufstehen. Stefan, du verstehst es nicht. Wer das erfunden hat. Ganz ehrlich, es ist eine Sucht, das gebe ich auch zu. Und wenn ich könnte, ich würde den Snooze-Rhythmus auf alle 2 Minuten stellen, weil es einfach so ein geiles Gefühl ist. Und es gibt 2 Fraktionen, die einen verstehen das, die anderen nicht. Marc, wie lässt du dich wecken und verstehst du das Snoozen? Ich verstehe das mit dem Snoozen, habe das allerdings vor Jahren abgestellt. Und zwar zugunsten eines zweiten oder dritten Weckers. Das heißt, was daran anders ist, ist der Zeitintervall. Ja. Also mein erster Wecker klingelt um 6 und der zweite um 7. Genau. Alter. Ach, schon um 6. Oh, drehe mich nochmal um eine Stunde. Kann ich noch eine Stunde schlafen. Aber ich werde nachts wach und ich denke das wirklich. Ich werde so im Stundenrhythmus ungefähr wach oder alle 2 Stunden, wenn es gut läuft. Und dann gucke ich kurz auf die Uhr, sehe so um 2 und dann denke ich, geil, noch 3 Stunden schlafen. Das ist, glaube ich, der Fehler. Das habe ich auch früher mal gemacht. Wenn ich irgendwie wach war, schnell mal auf den Wecker geguckt. Versuch es mal nicht zu machen. Aber dann habe ich dieses geile Gefühl ja nicht mehr. Ich muss dazu sagen, ich war auch schon... Nee, gibt andere geile Gefühle. Ich war ein halbes Jahr schon weg davon. Ja. Also ich habe tatsächlich auch ein Buch gelesen, The 4AM Club oder so. Mhm. Das hat funktioniert. Ich bin dann tatsächlich früher aufgestanden, aber mit Snoozen. Ich habe das Snoozen mit eingerechnet. Okay. Gut, egal. Mein dritter Gegenstand oder willst du noch was zu deinem Wecker sagen? Nö, ich wollte nur noch erwähnen, die Snooze-Taste habe ich noch nie benutzt. Habe ich heute auch... Das Respekt. Respekt. Marc, nochmal Respekt für den VC20 und dir nochmal Respekt dafür, dass du nicht snoozen musst. Genau. Ihr seid, ich verehre euch. Wir sind Helden. Beide. Ja. Ihr seid Helden. Mein dritter Gegenstand ist meine Umweltkarte. Ich glaube, die heißt gar nicht mehr so. Wobei ich den Namen ganz cool finde. Fahrkarte. Weil sie dient der Umwelt, ist meine Monatskarte. Mhm. Weil die mir so eine Freiheit gibt. Deswegen, Marc, bin ich da voll bei dir. Also wir scheinen da das gleiche Gefühl bei unterschiedlichen Gegenständen zu haben. Also meine Umweltkarte oder meine Fahrkarte gibt mir die Möglichkeit, wann immer ich will und wo immer ich hin will, mich hinzubewegen. Und ich danke Gott für den öffentlichen Nahverkehr, der gerade in Berlin, auch wenn viele immer meckern, der in Berlin wirklich top ist. Also wo kann man alle 5 Minuten in einen Bus steigen? Ja. Also ohne diese Umweltkarte, ohne diese Monatskarte wäre bei mir, ja, da würde mir ganz schön was fehlen. Klingt gerade so wie so ein Amerikaner. Ich danke Gott für die Fahrkarte. Und der Academy danke ich natürlich genau. auch, dass sie mich... ja, kann ich verstehen, ja. ja. Super, cool. Ich finde es eine schöne Idee, dieses Spiel. Ja, und ich würde sagen, also ich habe ja noch viele weitere Gegenstände. Vielleicht machen wir die 10 irgendwann mal voll. Ja, vielleicht mal mit anderen Bereichen auch. Ja. Mal gucken. Die, wenn ihr eine Idee habt, schreibt uns einfach. Ja, auf die jeden Fall schickt uns eure 10 wichtigsten Gegenstände mit Begründung. Ja. Und schickt uns vor allem Ideen, was wir demnächst hier als wichtig erachten sollen. So ist es. Na? Ja, coole Idee. Danke, René, für dieses Spiel. Ja. Sag nochmal bitte den YouTube-Kanal, damit wir den nochmal verlinken können. Den schicke ich dir zu. GQ ist schnell zu finden. Google weiß ganz genau Magazin, wo. Ja. GQ. 10 Dinge. Sehr cool. Gut. Ja. Wollen wir Filmtipps schon so hinterher bauen? Was? Filmtipps. Meinst du? Das ist schon recht fortgeschrittene Zeit, aber weil Stefan hat da irgendwie noch irgendwas vor. Genau. Ach so, ja. Dann verschieben wir die Filmtipps auf nächste Woche. Ja. Ein übernächste Woche. Übernächste. Genau. Wir erscheinen ja nur alle 2 Wochen. Genau. In den geraden Wochen nehmen wir auf und in den ungeraden Wochen erscheinen wir. So ist das. Ihr wisst ja, ich empfehle ja immer zum Beispiel den Nettgeflüster-Podcast und ich habe heute was Cooles in der aktuellen Folge gehört, was richtig Lustiges. Und Marc, hast du dein WhatsApp parat? Dann würde ich dir mal einen Text schicken, den du uns gerne mal vorliest. Und danach stelle ich euch eine Frage. Ich habe den Namen rausgeixt, den kannst du aber so vorlesen und dann gucken wir mal. Und zwar geht es um eine Meldung der Feuerwehr, die eine Katze gerettet hat. Ja, dann schick mal. Habe ich schon. Hier ist noch nichts angekommen. Ach, da, okay. Ja. Gerne, kurzer Nachtrag noch. Es ist natürlich von der Webseite von Radio Sachsen dieser Artikel, also bitte auch entsprechend deine Sprache anpassen. Aha, das kommt jetzt hier so aus der kalten Küche. Richtig. Du kriegst es hin. Sei spontan, Marc. Sei spontan, Marc. Und flirte nicht so viel mit der Uhr. So ist es. Feuerwehr holte Mietz runter. Plötzlich saß Kater X ganz steif oben fest und ließ sich von niemandem wieder runterholen. Kuriose Tierrettung am Montagnachmittag im Dorf Dürrweizschen, einem Ortsteil von Grimna in Nordsachsen. Die Mietz war am Sonntag etwa 10 Meter hoch auf eine Birke geklettert, versteifte oben und traute sich nicht wieder herunter. Verzweifelte Anwohner riefen tags drauf schließlich die Feuerwehr. Die Retter rückten dem Tier mit einer Drehleiter auf den Pelz, doch X ließ sich zunächst nicht runterholen. Je näher die Kameraden kamen, desto weiter kletterte der Kater nach oben. Schließlich griff ein Feuerwehrmann aber doch beherzt zu und packte X mit einem festen Griff. Der Kater wehrte sich jedoch heftig. Ganz runterholen lassen wollte er sich dann doch nicht. Noch während der Fahrt nach unten entwischte er mit einem Sprung, verkrümelte sich splitzschnell und verschwand im nächsten Busch. X, Rettung gelungen. Sehr gut. Und jetzt dürft ihr raten, wie die Katze hieß. X. Dann bekommt der Artikel nämlich eine ganz andere Wendung. Aha. Ist die Katze X? Na, X habe ich jetzt nur so genannt, aber da kommt ja der richtige Name rein. Ach so. Wie heißt so eine Katze? Heinrich? Na, ich will euch nicht auf die Folter spannen. Die Katze hieß tatsächlich Pimmel. Pimmel. Wie kann man seine Katze Pimmel nennen? Ganz einfach. Pimmel. Ja. Pimmel, komm mal her. Marc, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, ja, ja, ja. Also, was ist das für ein Journalismus, ganz ehrlich? Das ist kein Journalismus. Ja. Gut. Mein lieber Herr Gesangsverein. Und ich fand es so lustig, als ich es gehört habe. Ja, das war eine Meldung? Das ja. war eine richtige Meldung? Na klar. Unser Stefan ist recht einfach gestrickt, da braucht es nicht viel. Habe ich von dir gesagt. Und wie haben die Katze mal beim Kosenamen genannt? Pimmelchen oder was? Komm mal her, Pimmelchen. Ja, genau so wahrscheinlich, ne? Plötzlich saß Kater Pimmel ganz steif oben fest. Oh Mann, also wirklich, ja. Oder Pimmel ließ sich nicht so leicht runterholen. Das ist doch der rastet, der Stefan, wenn ihr das sehen könntet, der rastet hier völlig aus. In welcher Zeitung soll das bitte schon gestanden haben? Das war jetzt hier Radio Dresden. Aber ich habe es auch auf anderen Seiten gefunden. Ne? Mhm. Okay. Mann. Ach ja, es gibt Leute, die sind leicht zu belustigen. So, ihr müsst jetzt nochmal ihr müsst jetzt nochmal alle zurückspulen, müsst euch nochmal statt dem X das Pimmel eindenken und ja. Dann habt ihr genauso viel Spaß wie Stefan. So ist es. Ich lese das nochmal vor, mit dem richtigen Namen auf OnlyFans. Ach, genau. Ja, genau. Ja, da passt es sehr gut hin, ne? Also. Schön, ey. Jetzt müssen wir mit den Witzen da ja richtig nachlegen. Ja, das kriegen wir nicht. Ja, mehr. Kein Problem. Das ich war das sagen, Warm-up für die Witze. Genau. Und jetzt wollen wir einfach sagen, los geht's. Lustig. Herrlich. Witz-Battle. Marc fängt an. Runde 1. Warum hast du mich geheiratet? Wegen deines Humors. Ich dachte auch, wegen meines guten Aussehens. Ha, genau das meine ich. Ja. Ich nehme den hier. Geht ein Ballon zum Arzt? Ja, was haben Sie denn? Platzangst. Ein Ballon? Das habe ich nicht verstanden. Ich habe einen Mann, geht zum Arzt, habe ich. Ja. Da war ich. Toll. Ich hoffe, ihr habt besser zugehört. Ja, also die Kunst ist natürlich, die Witze auch gut vorzutragen, aber. Ja, ich war jetzt ein bisschen irritiert. Hast du ja noch einen zweiten gleich? Ja. 85% aller Frauen finden ihren Arsch zu fett. Naja, immerhin 15% würden ihn trotzdem wieder heiraten. Runde 2. Sagt die Frau, Schatz, soll ich für dich kochen? Ja, was steht da zur Auswahl? Ja oder nein? So. Der nächste Witz, das war Gegenstand Nummer 2 von Stefan und Marc. Ja, eine Brille. Brille. Nummer für eins. Deine lang. Was war das? Nicht kurzsichtig, sondern weitsichtigkeit. Kurzsichtig bin ich. Weitsichtig ja. bist du. Genau. Endlich kann ich auch sehen, was vor meiner Nase passiert. So, also, ich habe einen Witz zugeschickt bekommen, den lese ich jetzt vor. Es passiert im Rotlichtmilieu. Der Gast war mit der Leistung der Dame nicht zufrieden und wollte nicht bezahlen. Sie bestand natürlich auf ihren Liebeslohn und nach einigem Hin und Her einigte man sich darauf, die Sache gerichtlich zu klären. Als nun einige Wochen später beide vor dem Gerichtssaal auf den Beginn der Verhandlung warten, kommt der Richter raus und sagt, nun haben wir ein Problem. Heute ist der Tag der offenen Tür und wir haben eine Schulklasse zu Besuch. Da können wir so ein delikates Thema nicht verhandeln. Daher habe ich eine Idee. Machen wir eine Immobiliensache daraus. Die beiden sind einverstanden und so kann die Verhandlung beginnen. Der Richter fragt, Herr Angeklagter, bitte erklären Sie uns doch einmal, warum Sie die Miete für die Wohnung nicht bezahlen wollen. Der Mann antwortet, Herr Richter, das ist ganz einfach. Erstens war es ein ungepflegter Altbau, zweitens waren die Zimmer viel zu feucht und drittens waren die Räume viel zu groß. Darauf der Richter, ja, das sind ja aber schwere Anschuldigungen. Was hat denn die Vermieterin dazu zu sagen? Die Frau entgegnet, Dass es ein Altbau ist, hat er gesehen, bevor er eingezogen ist. Feucht geworden ist es erst, nachdem er eingezogen ist. Und was kann ich bitteschön dafür, wenn er so, so kleine Möbel hat? Okay. Den muss ich mir nochmal anhören, glaube ich. Ja, wird der Hälfte eingeschlafen, ne? Ja, weißt du, was mir gerade einfällt? René, jetzt haben wir auch mal deinen Witz schriftlich. Sehr gut. Ach so, ja. Du, Stefan, denk nur, optimal. Perfekt. Ich bin mal gespannt, was die AI aus meinem Sächsisch gemacht hat. Ja. Du wirst, ja. Wir sehen. Werden euch auf jeden Fall in der nächsten Folge auf dem Laufenden halten. Ja, dabei wir berichten euch, wie es war. Ihre Heilung haben sie dem Herrgott und ihrer robusten Natur zu verdanken, klärt der Arzt den alten Bauern auf. Darauf der Bauer: Das ist schön, Herr Doktor. Ich hoffe, Sie berücksichtigen das auf der Rechnung. Runde 3. Ein Mann erzählt seinem Freund: Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Jede Nacht geht meine Frau von Bar zu Bar. Erst in der Frühe geht sie dann wieder nach Hause. Oh nein, sagt der Freund. Ich glaube, da würde ich mich scheiden lassen. Na, sagt der Mann. So weit würde ich nicht gehen. Es ist zwar nervig, aber für gewöhnlich findet sie mich ja gar nicht. Warte, ich mache die Pinnnadel hier. Weiter. So. Die Mutter ruft: Kevin, kannst du mal gucken, wie viel Zahnpasta noch in der Tube ist? Ein paar Sekunden später ruft Kevin aus dem Bad zurück: Es reicht vom Waschbecken bis zur Tür. Sehr gut, sehr gut. So, treffen sich zwei Freunde. Da sagt der eine: Hast du morgen schon was vor? Ja, ich fahre ins Grüne und lass mit meinem Sohn einen Drachen steigen. Und was machst du? Na, so ähnlich. Ich mache mit meiner Schwiegermutter eine Bergtour. Alles klar, sagt eine Frau zur anderen: Mein Mann ist wirklich ein Engel. So auf die andere: Boah, hast du ein Glück, meiner lebt noch. Ja, meiner ist ungefähr auch so flach. Schatz, was ist eigentlich, wenn ich morgen sterbe? Mittwoch. Ja. Gut. Geht doch. Dann bleibt mir nur zu sagen, lieber... Moment. Die müssen wir Marc muss erst mal beruhigen. Warte mal, soll ich eine Flagge setzen hier? Achtung, Pinnnadel gesetzt. War ein Highlight. Ja, ich hau nur einen kurzen raus, weil wir ja schon mit dem Frühling angefangen haben. Lieber einen zweiten Frühling als die dritten Zähne. Hätte auch die Weisheit sein können, das Tage. Ja. René, Fahrrad, machen wir noch eine Runde? Also ich kann nicht mehr. Ich auch nicht, ich habe so viel gelacht. Okay. Aber Marc, du kannst es gerne abschließen. Komm, ja, schließ bitte. Ja, gerne, pass auf, das ist ein Knaller. Pass auf. Einen Streit, also übrigens auch die Weisheit des Tages, gleichzeitig. Einen Streit mit seiner eigenen Frau zu haben, ist so ähnlich wie AGBs durchzulesen. Am Ende ignorierst du alles und wählst zustimmen. Meine Pinnnadel. Sehr gut. Ja, das war doch ein schöner Abschluss. Da haben wir Witzbattle und die Weisheit gleich in einem gehabt. Also wunderbar. Besser geht's nicht. Ja. Besser geht es nicht. Leute, wie geht's euch? Einmal durchatmen. Ich glaube, wir sind durch, oder? Ich glaube auch. Ja. Es war wieder mal super, dass ihr mit dabei wart, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt, dass ihr jetzt auch gleich noch ein bisschen dran bleibt, um euch den wahren Inhalt des Podcasts anzuhören. Genau. Und ja, ich bin der Meinung, wir sehen uns alle zusammen, so wie wir jetzt waren, in 2 Wochen wieder. So sieht's aus. Von daher würde ich sagen, wir wünschen euch wohl. Habt euch wohl. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. Oh, ich finde das Kleros. Oh, habt ihr das gesehen mit dem roten Licht hier? Das war ja geil aus. René hat was gefunden, was wir heute mal ausprobieren wollen. Ich habe schon gesehen, automatische Transkription. Genau, das ist ein Dienst, den laden wir sozusagen in das Meeting mit ein. Also wenn ich dann jetzt hier auf Record drücke, kommt der als Person sozusagen hinzu, nimmt das alles auf und wenn wir fertig sind mit dem Meeting und ich stoppe das, dann kann man das in dem Portal dort sehen sozusagen. Instant haben wir eine Textdatei nach Personen getrennt mit dem kompletten Text, den wir gesprochen haben. Instant. Das heißt, wenn... Nicht erst einen Tag später. Das Coole ist, ab jetzt ist es nicht mehr so schlimm, wenn René seine Spur nicht aufnimmt, weil das kann man einfach nachvertonen. Wir können sie nachsprechen. Ey, wollen wir das mal machen? Pass auf. Viel geiler. Ja. Wir lassen die von anderen sprechen. Richtig. Mit den Stimmen. Von dem Typen, der hier Bruce Willis synchronisiert. Ja, genau. Mit Hallo, Stimmen. Herzlich willkommen. Irgendwas ist doch immer. Der Podcast. Nein, wir können ihn nicht sehen. Schade. Nur du kannst ihn sehen. Weil ich bin der Host. Ich bin Peter Klöppel, dieses Podcast. Peter Klöppel hat aufgehört. Nein, der hört erst auf. Aber das ist jetzt nicht schon verraten, weil wir haben ja noch mehr Fernsehnews. Man könnte die AI dann sagen, mach doch mal an den witzigen Stellen, spiel doch mal Applaus ein. Nee, du kannst ja sagen, find mal die witzigen Stellen raus. Und dann sagt er, tilt. Es gibt keine. Ja. Buffer Overflow kommt dann. An den, den kennst du noch? Buffer Overflow, das ist so ein C64-Fehler. Nein, ist es nicht. Was war euer erster Computer? Amiga 500. VC20. Du hast einen VC20? Marc, ich verehre dich. Ja, da bin ich ja mal gespannt, wa? Was das heute wird hier. Wa? Ich sag's dir. Gut, dann pass auf. Dann ab jetzt bitte benehmen, weil jetzt kommt unser Gast dazu. Achtung. Ist es schon da? Jetzt kommt er. Achtung, der Bot will rein. Lass ihn rein. Hallo? Ich habe nur noch 2 Meter Aufnahmeband. Er sollte bald kommen. Da ist er. Er ist da. Hallo. Ja, ich sehe ihn. Jetzt brauchen wir natürlich noch die Uhr. Auch noch. Oh, das wird richtig eng hier. So ein großes Meeting. Hast du schon gesehen, dass man bei Google Meet jetzt auch PIN für andere Personen machen kann? Wie? Ich kann jetzt sagen, ich möchte Marc jetzt PIN, aber für alle bitte. Was? Ja. Mach mal. Oh, jetzt ist Marc groß. Ja. Ist ja ein Knaller. Ja, mega. Kann er sich auch anpinnen? Ich kann ihn anpinnen. Wenn ich ihn gar nicht mehr sehen will, kann ich ihn anpinnen. Genau, dann kannst du ihn wegmachen. Ja. Mega. Gut, ihr Lieben, wir fangen an. Also. Wir haben in Folge 134. Bing, bitte alle Handys aus. Was störende Geräusche? 134, ich hab's vergessen zu sagen, ja. Ja. Jetzt bin ich mit einer AI alleine. Hallo? AI? Hallo? Hallo? Pimmel. Die Katze Pimmel. Wie kann man eine Katze Pimmel nennen? Also mal ehrlich. So ein Scheiß. Ja, schön. Hervorragend. Das war gut. Gut. Und wir haben ja noch 15 Minuten. Oh, guck mal, wir haben noch 15 Minuten. Was für ein Timing. Ich stoppe. Zack. Sehr schön. Ah, richtig, ja. Wir müssen erstmal Aufnahme stoppen. Ach so, Mensch, ja. Bis zum nächsten Mal.